Er ist momentan einer der umstrittensten Rapper. Viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ja? Er hat am Freitag hier in Köln den Komet als bester Newcomer des Jahres bekommen und ist im Moment sehr, sehr erfolgreich. Meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Sido! Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war nix, doch nicht alles. Wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin der, der ausspricht, was dich bedrückt. Ich bin immer noch derselbe. Viel Glück, ich bin zurück. Weißt du noch, wie alles anfing? Damals, als ich noch auf jede Hip-Hop-Jam gerannt bin. Splash im Zelt, auf dem Feld, voll mit Kuhmist. Ich hab die anderen rappen sehen und wusste, was zu tun ist. Rappen üben, ich wollte der Beste sein. Ich hatte Wissen, Flow und Talent und ich setzte es ein. Ich hab Tapes verkauft mit Royal Bunker und plötzlich war die Sekte der Big Boss im Untergrund. Weißt du noch, als Vector mit dieser Idee kam und wir sofort das Geniale daran gesehen haben? Eine Plattenfirma mit Mut zum Risiko, ein dicker Schwanz in eurem Arsch, Agro Berlin und so. Zu dieser Zeit wollte jeder in nem Block wohnen und seine Drogen oben im siebten Stock holen. Im Club mit Puppe schmeißen, ne Pille im Tequila. Ich weiß, ihr habt mich vermisst, doch hier bin ich wieder. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war nix, doch nicht alles, wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin der, der ausspricht, was dich bedrückt. Ich bin immer noch derselbe, viel Glück, ich bin zurück. Weißt du noch, dass ich plötzlich ein Star war, unnahbar, abgehoben wie die NASA. Alle haben mein Arsch geleckt, jeder wollte mein Kumpel sein. Sie konnten nicht mal Hallo sagen, ohne rumzuschreien. Weißt du noch, als ich den Komet bekam, obwohl alle anderen nicht für mich gebetet haben? Dann der Bravo Otto, dann Thomas D. sein Echo. Er hat gesagt, dass das meiner ist und das ist schon recht so. Weißt du noch, auf dem Hip-Hop Open diese Vögel? Die Ein-Mann-Armee hat mich mit 8 Mann vermöbelt. Doch nun ist er Game Over, er hat's eingesehen. Wenn man nichts kann, sollte man nicht am Zeiger drehen. Weißt du noch, als ich in diesem Box saß? Ich weiß, du hast gedacht, das ist nix für Rockstars. Doch weißt du noch, ich scheiß drauf, was ihr denkt. Ich verdiene heute pro Sekunde 4 Cent. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war nix, doch nicht alles, wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin der, der ausspricht, was dich bedrückt. Ich bin immer noch derselbe, viel Glück, ich bin zurück. Und Sido ist unterwegs, hat die Füße in den Kreisel. Er soll seine Fresse halten. Sieht relativ langsam aus, was ist der Motto. Es ist der Mann mit der eisernen Maske. Es ist kein geringer. Also, Alter, pass mal auf, Alter. Sido. Ja, du verlierst deinen Preis, Alter. Nein, was ist Agro MTV? Hier. Weißt du noch? Mein erstes Mal bei MTV, dein erstes Mal mein Klingelton aufs Handy ziehen. Ich war überall, die Leute kennen mich bis heute. Ich war 2005 der drittnervigste Deutsche. Weißt du noch, dass ich dauernd in der Presse war? Dass man auf jeder zweiten Seite meine Fresse sah? Ich hab mich stark verändert, aber nein, ich bin nicht lieber. Ich weiß, ich war lange weg, doch hier bin ich wieder. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war längst doch nicht alles, wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin der, der ausspricht, was dich bedrückt. Ich bin immer noch derselbe, viel Glück, ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war längst doch nicht alles, wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin jetzt ein Goldjunge mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin der, der ausspricht, was dich bedrückt. Ich bin immer noch derselbe. Viel Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück.